Kundgabe 5027. Empfangen durch Bertha Dudder am 24.12.1950. Niederkunft Christi einst und jetzt. Erlösungswerk. Die gleiche Not war auf Erden zur Zeit meiner Niederkunft, wie sie jetzt unter der Menschheit ist, denn sie wandelte in tiefster geistiger Finsternis, wie auch jetzt. Mich erbarmte dieser Zustand, und um den Menschen zu helfen, kam ich selbst zur Erde. Ich kam als Retter, und es gab für die Menschen einen Weg aus der Finsternis zum Licht, den ich selbst ihnen wies. Sie brauchten mir nur nachzufolgen, und ihre geistige Not hatte ein Ende. Ich kam als Retter und befreite sie aus der Fessel des Satans, der ihre große geistige Not verschuldete und dem zu entfliehen sie außer Kraft waren. Der Weg, den ich die Menschen gehen hieß, konnte von ihnen beschritten werden, denn ich selbst ging als Führer voran. Ich selbst kannte den Weg, denn auch ich musste ihn zuvor gehen, weil ich mich selbst in der Hülle eines Menschen verkörperte und daher nur das von den Menschen verlangte, was zu erfüllen ihnen möglich war. Ich ging den Weg der Liebe, und dieser Weg muss von allen Menschen beschritten werden, der aus geistiger Finsternis zum Licht des Lebens erwachen will, der sich befreien will von den Fesseln meines Gegners, der erlöst werden will von der Sünde, die Anlass der tiefen geistigen Not der Menschheit war. Ich kam als Erlöser der Menschheit zur Erde, die ohne meine Hilfe versunken wäre in der Finsternis. Und ich habe das Erlösungswerk vollbracht für alle Zeiten, für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, so also auch für die Menschen der Jetztzeit, die in gleicher geistiger Not sich befinden und dringend Hilfe brauchen, wollen sie nicht untergehen und in den Abgrund stürzen durch Betreiben meines Gegners. Denn nun ist die Gefahr noch weit größer, weil den Menschen keine lange Frist mehr geschenkt ist, weil bald die Gnadenzeit abgelaufen ist, die dem Menschengeschlecht zur Erlösung bewilligt wurde. Die Menschheit steht am Ende einer Entwicklungsperiode, sie steht vor einem bedeutsamen Abschnitt, sie steht vor einem letzten Entscheid, vor Leben oder Tod. Es gibt nur noch ein Bestehenbleiben oder ein völlig Untergehen, das heißt, ein Leben nach göttlichem Willen oder einen materiellen und geistigen Tod, wenn der Mensch nicht die rechte Entscheidung trifft. Und wieder komme ich als Retter in der Not. Vorerst geistig, wie ich es angekündigt habe, dass ich mich offenbare denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Diesen offenbare ich mich im Wort und künde ihnen auch das nahe Ende an. Dann aber werde ich wiederkommen in den Wolken, wie ich einst aufgefahren bin, in den Himmel. Ich werde kommen und denen, die mir nachgefolgt sind, die den Weg der Liebe gegangen sind, wie ich es predigte, in größter Not helfen, indem ich sie zu mir hole, von der Erde hinweg, die nur noch Teufel birgt, in größter Zahl. Ich werde wieder als Retter erscheinen, doch mein Kommen wird den Abschluss bilden meines Erlösungswerkes auf Erden. Denn wer mich noch nicht erkannt hat, für den bin ich vergeblich gestorben am Kreuz. Er hat mein Erlösungswerk nicht angenommen und bleibt in den Banden meines Gegners noch undenklich lange Zeit, denn er wird mit seinen Anhängern gebunden in der Materie, und der geistige Tod ist das Los derer, die mich nicht anerkennen wollen, weil sie sich freiwillig unter seinen Einfluss begeben, weil sie mein Erlösungswerk unbeachtet ließen und darum schmachten in den Banden der Finsternis durch eigene Schuld. Amen.